الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, liebe Brüder und liebe Schwestern, ich erinnere euch an das Gleiche, woran auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Beginn einer Predigt zu erinnern pflegte. Und zwar, dass wir Allah azza wa jalla fürchten, dass wir uns vor ihm vorsehen, dass wir vor ihm Ehrfurcht empfinden, denn alles Gute steckt darin, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Alles Gute steckt darin, dass man seinen Verboten aus dem Weg geht. Alles Gute steckt darin, dass man nach seiner Zufriedenheit strebt. Liebe Geschwister, wir möchten heute uns ein paar Verse aus dem Koran al-Karim näher anschauen, um zu erkennen, was die Wirklichkeit in diesem Leben ist und worum es wirklich geht, und Ayat, die insha'Allah ta'ala das Herz des Gläubigen nicht nur beruhigen, sondern ihm auch zeigen, für was er wirklich schlagen soll und was wirklich seine Sorgen in diesem Leben sein sollten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim sinngemäß übersetzt: Ihr, und Allah spricht, wisst, wenn Allah ihr anspricht, dann in der Regel spricht er an, entweder die Leute aus Medina oder die Leute aus Mekka. In diesem Fall spricht er die Götzendiener aus Mekka an. Er sagt: Ihr und das, was ihr neben Allah anbetet, wird Brennstoff der Hölle sein. Ihr werdet sie betreten, wenn sie, die Götzen, wahrlich Götter gewesen wären, dann würden sie die Hölle nicht betreten. Doch sie alle werden sich darin auf ewig befinden. Sie werden darin seufzen und nichts und überhaupt nichts hören. Diese Ayat, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala spricht in erster Linie zwar die Götzen hier von Mekka an, allerdings jeden anderen, der natürlich in ihre Fußstapfen tritt, das heißt jeden Menschen, der neben Allah andere Götter anbetet. Allah sagt, sie, das heißt die Götzendiener, und auch das, was sie neben Allah anbeten, ihre Götzen, sie alle werden Brennstoff der Hölle sein. Sie alle werden sie betreten. Und dann sagt Allah, wenn diese Götter, die ihr anbetet, wahre Götter gewesen wären, dann würden sie das Höllenfeuer nicht betreten. Aber sie alle, das heißt sowohl die Götzendiener als auch die Götzen, sowohl die Polytheisten als auch das, was sie neben Allah subhanahu wa ta'ala anbeteten, sie alle werden dort für immer bleiben. Und dann kam eine Person, die hieß Abdullah, aber es war kein Muslim damals. Diese Person kam dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte erstmal zu seinen Freunden: Wisst ihr was, ich gehe zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat er natürlich nicht gesagt, das Dua. Er sagte: Ich gehe zu Muhammad und ich werde mit ihm diskutieren und die Diskussion gegen ihn gewinnen. Warum? Weil er hat gesagt, naja, Allah sagt, dass sowohl diejenigen, die andere angebetet haben als Allah, als auch das, was sie angebetet haben, das alles wird in der Hölle sein. Dann sagte er sich: Ich habe ein Argument, ihm zu zeigen, dass der Koran falsch ist. Er ging zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm: Gehört diese Ayah, ihr werdet und das, was ihr neben Allah anbetet, in der Hölle sein, gehört diese Ayah zum Koran Karim oder nicht? Er sagte: Jawohl, sie gehört zum Koran Karim. Daraufhin sagte Abdullah: Naja, das sind die Christen, sie beten Jesus an. Und das sind die Juden, sie beten Uzair an. Und das ist der Stamm Banu Tamim, sie beten die Engel an. Werden diese alle etwa auch in der Hölle sein? Denn er hat den offensichtlichen Wortlaut genommen und die Ayah ist allgemein und sie schließt normalerweise keinen Angebeteten aus. Und sie gehören auch zu den Angebeteten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala festigt die Herzen der Gläubigen und festigt die Herzen der Allah Nahestehenden, und deswegen erst recht natürlich das Herz unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Erstens einmal hat uns Allah azza wa jalla mitgeteilt in Surat Az-Zukhruf, dass dieser Mensch Abdullah dieses Beispiel nur gebracht hat, der Diskussionswillen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Herzen. Allah weiß, was in ihren Herzen, er kennt die Absicht, die diese Person gehabt hat. Er weiß, dass diese Person, ihr ging es nicht um die Wahrheit. Er hat nicht gesagt, oh Gesandter Allahs, ich glaube in den Koran, bitte erkläre mir und so. Sondern er hat gesagt, siehst du, ich habe einen Fehler gefunden, jetzt versuch den mal gerade zu biegen. Und deswegen sagt Allah, balhum qawmun khasimun. Sie sind Leute, die wollen nur, sie sind nur streitsüchtige Leute. Sie sind nur streitsüchtige Leute. Das war's. Weil die Aya ist klar, das ist ja logisch, dass jemand, der zu Recht, Entschuldigung, das ist doch logisch, dass jemand, der angebetet wird und damit einverstanden ist, nicht so ist, wie jemand, der angebetet wird und nicht damit einverstanden. Was kann denn Jesus a.s. dafür, dass heutzutage und auch früher und auch in der Zukunft Menschen ihn anbeten? Das kann, da kann er doch nichts dafür. Er hat doch niemals zu der Anbetung, zu seiner eigenen Anbetung aufgerufen. Deswegen ist auch nicht seine Sünde. Aber die anderen, die zu ihrer Anbetung aufgerufen haben, natürlich ist es ihre Sünde. Deswegen ist es nicht das Gleiche. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er die Gläubigen und die Allah Nahestehenden festigt, dann erst recht natürlich unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er hat die folgende Ayah deswegen hartgesandt, in der sinngemäß heißt, diejenigen, an die von uns das Versprechen für das Paradies vorausgegangen sind, sie werden von ihr ferngehalten. Diejenigen, an die von uns das Versprechen für das Paradies vorausgegangen ist, sie werden von ihr ferngehalten werden. Und das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat schon vorher bestimmt, dass bestimmte Menschen von dieser Ayah und von diesem Höllenfeuer ausgeschlossen sein werden. Und zu ihnen gehören die Engel, und zu ihnen gehören Uzair, und zu ihnen gehören Jesus Christus, der Sohn der Maria, alayhi salatu wassalam. Und das sind, zu ihnen gehören diese und natürlich noch viele andere. Allah sagt sinngemäß, sie werden das Feuer nicht einmal darin hören, das heißt, wenn sie das Paradies betreten haben, und sie werden sich in dem, was ihre Seelen wünschen, befinden, auf immer und ewig. Und der große Schreck wird sie nicht traurig machen. Der große Schreck ist gemeint, liebe Geschwister, der Moment, in dem ins Horn zum ersten Mal geblasen wird, wodurch Himmel und Erde vergehen und jedes Lebewesen in einen Schreck versetzt wird, außer eben eine bestimmte Anzahl von Geschöpfen, und zu diesen gehören diejenigen, die bereits erwähnt worden sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Engel werden sie empfangen und zu ihnen sagen, das ist der Tag, der euch stets angekündigt worden war. Das ist der Tag, von dem man immer geredet hat, in den Predigten, in den Büchern, in den Hadithen, im Koran al-Karim, von den Warnern, von den Propheten. Das ist der Tag der Auferstehung, der euch stets angedroht wurde oder euch versprochen wurde, liebe Geschwister. Das Interessante an diesen Ayat ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala von einem Moment auf den anderen vom Diesseits auf das Jenseits schwenkt. Als wollte er dir sagen, der Unterschied zwischen dem Diesseits und dem Jenseits ist nur ein Vorhang, der hochgezogen wird. Der Unterschied zwischen dem Diesseits und dem Jenseits ist nur ein Augenblick, und schon sind die Engel bei dir und sie empfangen dich und sie nehmen dich entgegen. Entweder in die eine Richtung oder die andere Richtung, oder lernst du den Gefährten der rechten Seite machen. Das ist der Unterschied. Deswegen Geduld. Deswegen in diesem Moment wird dem Reichen klar werden, dass er in Wirklichkeit arm ist. In diesem Moment wird dem Starken klar werden, dass er wirklich schwach ist. In diesem Moment wird dem Ungerechten klar werden, dass er neben Allah subhanahu wa ta'ala keinen Helfer hat. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, der Tag, an dem wir den Himmel falten, wie das Falten des Registers mit dem Geschriebenen. Das Geschriebene, das heißt das, was die Engel aufgeschrieben haben von deinen guten und schlechten Tagen. Wenn das zusammengefaltet wird vom Urkundenschreiber, genauso Allah subhanahu wa ta'ala für diesen Himmel, subhanallah, Allah ist zu allem mächtig, er wird diesen Himmel zusammenfalten und es wird alles darin vergehen, was es darin gibt an Geschöpfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, genauso wie wir die erste Schöpfung geschaffen haben, werden wir sie ein weiteres Mal wiederholen, denn die Menschen werden an jenem Tag barfuß, nackt, unbeschnitten auferstehen, genauso wie Allah sie zum ersten Mal erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Und dann, liebe Geschwister, erklärt uns Allah eine Tatsache, die er bereits in den Büchern der ersten Propheten und in dem Buch des letzten Propheten fest verankert hat. Er sagt sinngemäß übersetzt, wir haben doch bereits in jedem Buch nach der Ermahnung festgeschrieben, dass die Erde von den rechtschaffenen Menschen geerbt werden wird. Wir haben bereits in jedem Buch nach der Ermahnung festgeschrieben, dass die Erde, und damit ist die Erde des Paradieses gemeint und nicht diese Erde, diese nutzlose Erde, für die manche Menschen ihr Blut vergießen und andere Menschen sich darum bemühen, und letztendlich geht es nicht um diese Erde, denn sobald der Tag der Auferstehung beginnt, wird diese Erde in eine andere Erde verwandelt werden und es wird nicht die gleiche Erde sein, auf der wir uns jetzt gerade befinden. Das ist die Erde, um der es wirklich geht. Das ist, liebe Geschwister, das Gesetz, das Allah geschrieben hat und das sich niemals verändern wird. Das ist die Erde, nach der man streben muss. Das ist die Erde, die wirklich wertvoll ist. Das ist die Erde, deren Grundstücke man erkaufen muss und für die man arbeiten muss. Denn wenn man diese Grundstücke erworben hat, wird man von diesen Grundstücken niemals vertrieben werden. Liebe Geschwister, wenn wir sehen, was in der Welt heutzutage passiert und der Zustand der muslimischen Umma uns betrachten und man traurig wird, soll man nicht vergessen, dass es nichts gibt, was auf der Welt geschieht, es sei denn Allah subhanahu wa ta'ala hat es bereits in einem Buch bei sich geschrieben. Er sagte sinngemäß übersetzt, es gibt kein Blatt, das vom Baum herunterfällt, ohne dass er darüber Bescheid weiß. Allah weiß, Allah kennt die List derjenigen, die Liste schmieden. Allah kennt die List der Heuchler. Er kennt den Betrug von jedem Menschen, der Allah und seinen Gesandten den Krieg angekündigt hat. Er weiß, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass die Ungläubigen sich erlauben, was sie erlauben möchten und den Muslimen verbieten, was sie ihnen verbieten möchten. Aber dieses Leben, Allah gibt es jedem, den er liebt, als auch denjenigen, den er nicht liebt. Deswegen darf das Reich, das Reichtum, das Regieren und die Erde und was es an weltlichen Dingen gibt, all diese Dinge, dieser Besitz, darf kein Maßstab sein dafür zu zeigen, ob Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Menschen zufrieden ist oder eben nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, selbst wenn vom Diesseits nur noch ein Tag übrig wäre, würde Allah ihn ausdehnen, bis er einen Mann aus meiner Familie sendet. Sein Name stimmt mit meinem und der Name seines Vaters mit dem meines Vaters überein. Er wird die Erde mit Gerechtigkeit und Fairness füllen, so wie sie zuvor mit Ungerechtigkeit und Unterdrückung gefüllt worden war. Dieser Hadith ist bei Abu Dawud und At-Tirmidhi überliefert. At-Tirmidhi sagt, der Hadith ist sahih. Hierin wahrlich ist genug Genügsamkeit, oder dieser Koran, diese Ayat, die Allah erwähnt hat, sind genug für jeden Menschen, der nach Allahs Zufriedenheit strebt und nach der Glückseligkeit in diesem Leben noch vor dem nächsten Leben steht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Beziehung mit dem Koran al-Karim stärken, dann wird uns vieles leichter fallen und wir werden vieles deutlicher und klarer sehen und wir werden auch hinter den Vorhang sehen können, damit wir die Wirklichkeit der Dinge erkennen. Allahumma salli wa sallam wa barik على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.